2004 erschien das Open-Source-Jahrbuch, ein Buch, das Interessierten, aber auch Unwissenden die Idee von Open-Source und freier Software näher bringen sollte. Bernd Lutherbeck hatte es initiiert, um zu zeigen, dass Studenten hochwertige Produkte machen können, auch wenn es sich um ein recht trockenes Thema wie Informatik handelt. Doch die Ausgabe 2008 war die letzte. Ein kritischer Punkt war erreicht. Das war der Punkt, wo wir überlegt haben, soll und kann es so weitergehen? Und die Entscheidung war nein. Entscheidender Grund war, wir, das heißt die Studenten vor allem, die das Buch gemacht haben, waren der Überzeugung, dass es keine Beiträge mehr gibt, die auf überzeugendem Niveau zu akquirieren sind. Und deswegen fanden wir, dass sich die Idee, ein Buch zu machen, erledigt hat. Keine Beiträge von Niveau? Sollte es etwa so sein, dass es in der Open-Source-Welt nichts Innovatives mehr gibt, worüber es sich zu schreiben lohnt? Ich glaube, dass sich die Idee Open-Source in gewisser Weise erledigt hat. Erledigt hat heißt nicht, dass es überflüssig geworden ist, sondern es heißt einfach, dass der Grundgedanke überall klar ist. Es ist klar, dass dieses Modell in bestimmten Bereichen bessere Ergebnisse bringt als andere Produkte und dass man deswegen auch in der Praxis dazu übergegangen ist, es einfach zu machen. Ganz so drastisch will es der Open-Source-Spezialist und Gründer des Berliner Open-Source-Stammtischs für Unternehmer, Frank Ronneburg, nicht ausdrücken. Aber eine gewisse Ideen- oder besser Innovationslosigkeit sieht auch er. Ich glaube, Open Source muss innovativ werden und ich glaube, dass ganz viele Projekte durchgeführt werden und gar nicht an die Öffentlichkeit kommen, weil Open Source einfach selbstverständlich geworden ist. Die Leute benutzen das, es ist an jeder Ecke und man muss dafür keine Werbung mehr machen. Das fängt an mit Webservern, die man natürlich benutzt, mit Software, die man automatisch einfach runterlädt und benutzt. Es ist selbstverständlich geworden. Firefox, Open Office sind da, glaube ich, ganz gute Beispiele. Bernd Lutherbeck vergleicht die Situation der Open-Source-Welt mit dem Leben eines alten Ehepaars, bei dem es nicht mehr ganz rund läuft. Natürlich funktioniert alles, aber der Funke des Neuen, der fehle. Und dieser Funke, der sozusagen so vieles Positive bewirkt hat, wenn der nicht mehr da ist, dann denke ich, ist das ja Langeweile, wie immer sozusagen, das ist einfach schnöder Alltag. Und wir versuchen sozusagen, diesen schnöden Alltag doch ein bisschen mehr Girlanden draufzusetzen, und zu zeigen, dass eben Open Source einfach mehr ist, als gute Software nach einem bestimmten Vertriebsmodell zu bauen. Innovation kam allzu oft aus großen Softwarefirmen, die ihre Produkte natürlich nicht offen gestalteten. Also wurde wieder nachgebaut. Wie es mit Open Source weitergehen muss, hat Frank Ronneburg direkt vor Augen, samt einem konkreten Beispiel. Ich glaube, der nächste Schritt ist, dass man da tatsächlich innovativ sein muss und ja neue Konzepte, neue Ideen auch in diesem Open-Source-Bereich bringen muss. Vielleicht ist dieses Google Android-Handy da das Richtige. Bei all der freien Software, warum gerade ein Handy? Warum dieser sehr heiß umkämpfte Markt? Weil dieser Handymarkt, glaube ich, auch über viele Jahre so eingefahren ist und da ist mit den großen Herstellern nicht viel passiert. Und wenn dann wirklich mal jemand was Innovatives bringt wie Apple, dann ist es wieder Closed-Source. Da glaube ich, da ist noch Kapazität. Genau um diese Kapazitäten und wie man sie nutzen kann, soll sich die Konferenz Berlin Open 09 drehen. Sie soll klären, wie gute Ideen möglichst offen umgesetzt und realisiert werden können.